Erster Schreiber an den Engel der Gemeinde in Sardes, das sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Taten. Du scheinst zu leben, aber du bist tot. Zweiter Wache auf. Mach die anderen stark, die fast sterben. Denn ich finde deine Taten nicht gut genug vor meinem Gott. Dritter, denke daran, was du bekommen und gehört hast. Halte daran fest und ändere dich. Wenn du nicht aufpasst, komme ich wie ein Dieb. Du wirst nicht wissen, wann ich komme. Vierter, aber einige Leute in Sardes haben ihre Kleider sauber gehalten. Sie werden mit mir in weißen Kleidern gehen, denn sie sind gut. Fünfter, wer siegt, bekommt weiße Kleider. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Ich werde seinen Namen vor meinem Vater und seinen Engeln nennen. Sechster, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Siebter Schreiber an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, das sagt der Heilige, der Wahre. Er hat den Schlüssel von David. Er öffnet, und niemand kann schließen. Er schließt, und niemand kann öffnen. Achter, ich kenne deine Taten. Ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast wenig Kraft, aber du hast mein Wort gehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Neunter, ich werde Leute aus der Synagoge des Satans bringen. Sie sagen, sie sind Juden, aber sie lügen. Ich werde sie dazu bringen, dass sie vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich liebe. Zehnter, du hast mein Wort über Geduld bewahrt. Deshalb werde ich dich vor der Zeit der Prüfung bewahren, die über die ganze Welt kommen wird, um die Menschen zu prüfen. Elfter, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz wegnimmt. Zwölfter, wer siegt, den mache ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes. Er wird nie wieder herauskommen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben, und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von meinem Gott aus dem Himmel kommt, und meinen neuen Namen. Dreizehnter, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Vierzehnter Schreiber an den Engel der Gemeinde in Laodicea, das sagt der Amen, der treue und wahre Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Fünfzehnter, ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch warm. Ich wünschte, du wärst kalt oder warm. Sechzehnter, aber weil du lau bist, weder warm noch kalt, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Siebzehnter, du sagst, ich bin reich, ich brauche nichts. Aber du weißt nicht, dass du elend, arm, blind und nackt bist. Achtzehnter, ich rate dir, bei mir Gold zu kaufen, das im Feuer rein ist. Dann wirst du reich. Kaufe auch weiße Kleider, damit deine Schande nicht gesehen wird. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst. Neunzehnter, ich strafe und erziehe die, die ich liebe. Sei eifrig und ändere dich. Zwanzigster, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Einundzwanzigster, wer siegt, dem werde ich erlauben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie ich gesiegt habe und mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Zweiundzwanzigster, wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt.